Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern, dem Podcast. Robin, das möchte ich dir hier gleich mal sagen. Wir haben nämlich eine neue Tagline, die habe nicht ich mir ausgedacht, sondern unser Premium-Fan, Herr Newsheim, der hat mir diese Woche auf Twitter geschrieben, wir wären ein Sammelsurium der Ekeligkeiten. Das hat er festgestellt, weil er wohl ab und zu mal zugehört hat, wenn wir ihn kritisiert haben, und das fand er eklig. Aber ich finde, das ist so eine schöne Tagline. Deswegen finde ich es gut, dass wir die Lästerschwestern, Podcast der Ekeligkeiten, euch ab sofort begrüßen dürfen. Und heute haben wir wirklich, also wenn wir heute nicht ein absolutes Sammelsurium an Ekeligkeiten haben, dann weiß ich auch nicht. Wir reden heute über ganz viele schöne Themen. Ich habe hier eine Bravo in der Hand mit Katja Krasewitsche, die mir ihre Zunge raussteckt auf dem Cover. Denn darin geht es um Manipulieren der Zuschauer und Content klauen. Und wir haben viele andere schöne Themen. Wie Badewasser. Zum Beispiel, ja, Badewasser. Robin und ich wollen nämlich unser eigenes Merch rausbringen und haben uns hier inspirieren lassen von einer YouTuberin, Instagrammerin, die ganz viel tolles Zeug gemacht hat. Und es gibt neues Drama um Gronkh und seine Posse. Das alles jetzt gleich. Vorher aber kommen wir zu unserem Sponsor der heutigen Folge. Das ist nämlich die Telekom. Die sind dabei. Wir sind auch schon dabei und ihr könnt jetzt auch vielleicht dabei sein, bei Hashtag dabei. Ja, vielleicht seid ihr auch schon dabei. Die Telekom investiert nämlich in ihre Netze so viel wie kein anderer Anbieter. Und darum geht es in dieser Kampagne. Es geht um dieses Thema der digitalen Teilhabe, dass eben alle in Deutschland angebunden sind an das Internet, damit sie Podcasts hören können, wie diesen, aber natürlich auch alles andere machen können. Denn, und das ist so ein bisschen das, die Herausforderung, vor der wir als Gesellschaft, wenn es um Digitalisierung geht, stehen, ist nämlich, dass wenn du heutzutage nicht ans Internet angebunden bist, und da geht es auch nicht nur um Breitband, sondern auch LTE oder sogar 5G ja inzwischen auch bei der Telekom, du bist halt einfach abgeschnitten von der Welt. Du kannst nicht mehr teilhaben an Diskussionen, du kannst nicht mehr Sachen bestellen. Inzwischen ist ja auch, funktioniert ja alles über Apps. Sie hatten irgendwie so einen Claim. Was war das? Kein Internet ist die neue Armut, oder? Genau, das war so eine Überschrift aus der Zeitung, die mit dabei war. Ja. Das fand ich mit dabei war. Das fand ich also vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich finde, es ist ein sehr passendes eine sehr passende Überschrift tatsächlich. Es ist zumindest, ich würde es fast so wirklich als Behinderung des Alltags bezeichnen. Ich war neulich bei meinen Großeltern und wir suchten eine Straße. Und sie haben ihren Straßenplan nicht mehr. Mein Opa hat immer so eine riesige Karte, wo er einfach im Stadtplan, ne, ich habe gesagt, ich bin in der und der Straße, und dann blätterte er 20 Minuten. Und da fiel mir dann erst wieder auf, ich hole halt mein Handy raus, drücke auf die App und dann weiß ich innerhalb von 20 Sekunden, was Phase ist, während mein Opa noch blättert. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Ja. Ohne Apps, ohne Internet, ohne diese Dinge, ohne Anbindung. Ja, und das Traurige ist, dass es eben doch noch Leute gibt in Deutschland, für die das Realität ist. Und dann, wir merken das immer nur, wenn Instagram, WhatsApp und Facebook auf einmal ausfallen. Wie letzte Woche. Das, also, wo dem dann, schwarzen Donnerstag. Alles bricht in die Gesellschaft, bricht in sich zusammen. Genau, und das möchte die Telekom verhindern. Darum geht es bei der Kampagne Hashtag dabei, um diese Teilhabe, dass es eben nicht diese gesellschaftliche Spaltung gibt, dass auf dem Land Leute komplett abgehängt werden. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr euch da informieren auf der Website telekom.com/dabei. Robin, ich habe mir diese Woche mal wieder die Bravo gekauft, weil mich hat die angelächelt, aus zwei Gründen. Erstmal ist Katja Krasewitsche vorne auf dem Cover drauf und Luca Konkrafter und Bibi, da haben sie sich alle rausgesucht, die irgendwie Klicks ist das ja gar nicht, die verkaufen ja. Und darunter steht reingelegt, die Tricks der YouTuber, Zuschauer manipulieren, Content klauen, Kommentare zensieren, was keiner wissen soll. Und dann dachte ich, das finde ich mutig von einer Zeitschrift, die ich als eine kenne, die sich im Grunde auch nur an Artikeln aufhängt, die sie aus den USA wahrscheinlich bekommen oder beziehungsweise irgendwo anders, so Top-Listen. Gut, es gibt Dr. Sommer, der mir durch meine Pubertät geholfen hat, aber der Rest der Artikel ist jetzt nicht so für tiefen Journalismus bekannt. Und es war diesmal in eine Klarsichtfolie eingepackt. Das heißt, du konntest nicht mal reinklicken. Klicken, wieso sag ich klicken? Ich rein. Da merkt man, wie sehr du ins Internet verwurzelt bist. Aber ich hab dann mal auf die besagte Seite, das sind wirklich zwei Seiten, in denen wir Drastisches erfahren, nämlich von gespielten Emotionen, Fake Thumbnails und Zensur. Die haben das aufgeteilt in drei Themen, die sie aufgedeckt haben. Nämlich, dass YouTuber Emotionen manipulieren, dass es geklauten Content gibt und dass Thumbnails mit roten Kreisen und roten Pfeilen erstellt werden. Die sind also auch schon im Jahr 2014 angekommen, die Bravo, wo das dann das letzte Mal so richtig durch die Mangel genommen wurde. Das habe ich ja schon in meiner Bestandsaufnahme 2014, glaube ich, ja, 2015 ja gesagt. Und Katja zensiert angeblich Kommentare. Das wundert mich tatsächlich. Nein, Katja nicht als Einzige steht hier. Nee. Sie haben mich herausgefunden, beziehungsweise sagen sie hier, dass der Funkkanal Offen und Ehrlich herausgefunden hat, in tagelanger Recherche, dass bei Dagi B sind die Wörter billig, Bibi, Fake und Bilou gesperrt. Das heißt, du kannst, die sind auf der Spam-Liste. Und bei Bibi ist wiederum teuer, Dagi B geklaut und Simon Desue auf der Spam-Liste. Das haben spannend die rausgefunden. Das Bibi und da, er wusste ich gar nicht. Haben die ja, die waren mal dicke. Die haben sich ja auch hochgepusht. Also Dagi B ist nicht. Ja, deswegen. So, das war, ich dachte einfach, die haben sich so ein bisschen auseinandergelebt. Aber dass das so hart ist, dass man sich gegenseitig in den Kommentaren wegblocken muss. Ich glaube, es liegt nicht mal daran, dass sie sich irgendwie hassen, sondern es liegt an der Community. Wir haben heute noch ein anderes Community-Thema, wo so, ich sehr wohl verstehen kann, dass man irgendwann die Schnauze voll hat, wenn man immer wieder liest, was ist mit 1080 Nerdscope? Ja, oder bist du noch bei Giga? Oder eben, was ist eigentlich mit Dagi B und dir? Seid ihr noch Freunde? Ansonsten möchte ich sagen, das waren wirklich hat sich das gelohnt? Die wie viel Euro? Das waren Knüller investierte, warte, ich glaube, ich habe 2,80 Euro oder so habe ich bezahlt. 2,40 Euro nur. Denn ansonsten steht hier nichts, was man nicht schon eben vor 4 Jahren wusste. Bei den Emotionen steht Fazit, viele Gefühle werden total übertrieben dargestellt und sind auch oft auch gespielt. Am Ende sehen wir nämlich doch nur eine Serie und die braucht aufregende Highlights, um zu unterhalten. Denn sie haben ja Beispiele wie Bibi zum Beispiel am Anfang doll durchatmet und dann macht und unsere Gefühle damit manipuliert werden. Das ist der Trick, das muss ich auch machen bei Videos, einen Podcast machen jedes Mal. Und bei geklautem Content haben sie die Thumbnails, wo Simon Desue, da haben wir halt im letzten Jahr schon drüber gesprochen und im vorletzten Jahr war wir das schon Thema. Schneller als die Bravo. Also die Bravo, David. Ja, die Bravo war hui, da ist der. Und den anderen Content habe ich noch nicht gelesen. Ich dachte mir, ich hole mir das Ding mal, um euch zu sagen, damit ihr sie euch nicht holen müsst, sagen wir es mal so. Es ist aber ein ganz tolles Handy. Ein tolles Handy? Nee, so ein Handyband. So. Diese, jetzt kann man sich doch die so an diese Ich dachte gerade, du bist schon wieder, hast schon wieder digitale und Offline-Welt verwechselt und sagst so, dieses Magazin ist ein tolles Handy. Nee. Also die Bravo, die hat hier ganz tief, das ist wirklich großer Content, den sie spart hier spart euch den Klick, wie David sagen würde. den 2,40 Euro Klick. So, aber jetzt kommen wir mal zu den richtigen Themen. Wer die Bravo haben möchte, der kommt einfach zu uns entweder auf das auf die Ohren-Festival. Ach stimmt, das ist jetzt am Samstag. Das sind wir am Samstag, weil falls ihr Samstag da seid, da sind wir ab 15 Uhr sind wir auf der Bühne, 15 bis 16 Uhr. Da sind noch ganz viele andere, besser als Sex, die besten Freundinnen, also auch Leute, die ihr bei uns schon gehört habt hier. Und, das ist ein gemeinnütziges Podcast-Festival hier in Berlin auf so einer Insel dieses Jahr. Bin ich immer gespannt. Ich bin sehr gespannt auf Sabine Rückert. Kennst du die? Das ist von Zeitverbrechen. Die machen so einen Podcast, True Crime. Die Mordlust Girls sind ja leider im Urlaub. Und Thilo Mischke, der macht das ProSieben-Format Uncovered. Ja, den kenne ich, Und der ist auch vor Ort, den kenne ich auch persönlich. Auf den freue ich mich, den auch mal wiederzusehen. Und wer da ist und mich anspricht, dem gebe ich die Bravo mit einer Signatur von Robin Blase. Ich hoffe, du denkst daran, dass du wirklich mitnimmst. Ja, hoffe ich auch. Sonst? Sonst sagen wir einfach dem Ersten, dass schon vorher einer da war. Robin, wenn wir auf der Tour sind, Merch. Ich habe mir neulich schon überlegt, was machen wir? Mein Buch können wir nicht verkaufen, weil dann kriege ich eine Strafe. Ich habe David diese Woche gefragt, hey, hast du nicht eigentlich Lust, das können wir eigentlich machen, dass wir dein Buch einfach mitnehmen auf die Tour und dann können Leute das da vor Ort signiert von dir kaufen so. Darfst du nicht. Nee, weil der Verlag hat sich das in den Vertrag geschrieben, dass ich mein eigenes Buch nicht verkaufen darf, weil er ja dann auch wahrscheinlich die Margen irgendwie nicht abbekommen würde oder so. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum das nicht ist, aber ich habe auch nicht verstanden, warum ich kein Hörbuch aus meinem eigenen Text machen darf. Ja. Aber beim nächsten Mal vielleicht ein Anwalt. Vielleicht ein Anwalt, vielleicht. Man weiß nicht. Aber jetzt müssen wir uns erstmal Gedanken über neues Merch machen. Ich habe eine geile Idee, David. Jetzt. Wenn wir bei dem Auf-die-Ohren-Festival sind, das ist ja auf einem See, auf einer Insel. Ja. Alle Podcasts, die da sind, gehen baden in dem See. Wow. Und wir nehmen das schmutzige Wasser dann und füllen das ab und verkaufen das. Das kauft doch keiner, Robin. Jetzt mach doch keinen. Jetzt fängst du an zu fantasieren. 30 Euro pro Flasche, sage ich dir, kriegen wir dafür. Ja, so wie die, sie ist Streamerin und Instagrammerin Belle Delphine. Habe ich noch nie gehört vorher. Ich hab die schon mal so in als Meme und so weiter gesehen, weil die ist tatsächlich, also mein Gefühl ist, dass die groß geworden ist, unter anderem, weil YouTuber sich so ein bisschen über sie lustig gemacht haben. So Leute wie so ein Pyrocynical oder PewDiePie und so weiter, bei denen ist sie schon mal so ein paar Mal in den Videos aufgetaucht. Also wir können sie euch jetzt leider nicht zeigen. Die Kurzbeschreibung wäre pinke Haare. Dann Kätzchenohren meistens auch in den Bildern oder irgendwie angemalt. Und nichts an. Genau. Sie ist Cosplayerin, aber sie cosplayt Charaktere, die nackt sind. Genau. Ich cosplaye als Pornodarstellerin. Ja. Also, und das ist so ist das auch. Wir haben vorhin geschaut, sie ist 19, hat 4,2 Millionen Abonnenten. Und Auf Instagram. Ja. Und da postet sie halt eigentlich Fotos in Unterwäsche oder halt auch einfach nur mit Nipple-Pasties. Ja, wo dann Fuck Me draufsteht. Auf denen Fuck Me draufsteht. Ein bisschen hatte ich vorhin das Gefühl, als wir durchgeguckt haben, dass mir ähnlich schlecht wird wie bei den Sachen, die ich von Katja Krasewitz dann sehe, wenn sie auf Instagram postet. Aber die ist noch mal deutlich weniger nackt und deutlich weniger jung. Und spielt halt auch eine andere Zielgruppe an. Ich glaube, Katja Krasewitz, die ist so allgemeingültig, jeder 13-Jährige. Ich glaube, dass Belle Delphine tatsächlich eine Zielgruppe hat aus vielen älteren, nerdigen Männern. Ja. Weil die spielt ja jeder so auf dieses Gamer-Girl-Ding. So heißt tatsächlich auch ihr Produkt, nämlich das ist jetzt der Twist. Sie hat jetzt gerade den großen, also wirklich, glaube ich, so den größten Push bisher durch eine Kampagne bekommen. Sie verkauft nämlich Wasser aus ihrer Badewanne, in dem sie drin gebadet hat. Ja. Steht auch extra drin in der Beschreibung, das ist nicht zum Trinken, das ist nur zum Hinstellen oder zum sich darin wohlfühlen oder was auch immer man damit macht. Ja, selbst in die Badewanne kippen, kostet $30 und das wird verkauft als Gamer Girl Bathwater. Also das ist ganz klar ihre Zielgruppe, die cosplayt, wenn sie nackt cosplayt, auch als nackte Overwatch-Charaktere und so weiter. Also ist immer so ein Gaming-Bezug da drin. Das ist so ihre Zielgruppe, so der verklemmte Nerd, der sich vielleicht sie als Freundin vorstellt, glaube ich. Und die hat auch einen Patreon-Account mit über 4.000 zahlenden Followern, ähnlich wie auch eine Jessica Negri zum Beispiel. Die hat sich da so hinentwickelt. Das ist so die größte Cosplayerin. Und die hat halt angefangen mit wirklich gutem Cosplay. Muss man sagen, großen Brüsten. Immer schon große Brüste gehabt. Und die stellt sie halt auch in ihren Cosplays immer zur Schau. Ja. Und das ist halt über die Jahre hinweg, ist es immer weniger Kleidung geworden. Und auch die hat einen Patreon-Account, wo die Zehntausende Euros im Monat bekommt von Fans, die dafür halt exklusive Fotos bekommen, wo sie noch weniger anhat. Ja. Und das ist so eine selbe Strategie, die Belle Delphine da wohl auch hat. Sie verkauft sogar Nudes, also das sagt sie, Lutes nennt Lutes. Sie die. Lutes, das ist sie, glaube ich, nicht direkt nackt, aber wenn man mal sucht, das haben wir aus wissenschaftlichen Zwecken vor dieser Folge gemacht, dann findest du auch einiges von ihr, wo sie noch weniger anhat. Also, und das scheint auch einfach, also das hat einen Bass heraufbeschworen. Ich glaube, wir haben noch zu keinem anderen Thema so viele Einsendungen und Wünsche bekommen, dass wir darüber reden. Das zeigt schon allein, dass A, das Thema irgendwie skurril ist, aber B, auch, dass die Dame einfach genau den richtigen Nerv trifft, aber auch, dass sie halt so viele Leute ranholt, die dafür bezahlen. Denn auch wenn ihr jetzt denkt, Badewasser, dafür bezahlt auch keiner, ist ausverkauft. Ist bereits out of stock. Jetzt muss sie bis zum nächsten Bad warten, bis sie dann die nächste Fuhre an Badewasser oder maschinell herstellen. Einfach so in den Wasserfall reinstellen und unten arbeiten die Leute fässerweise das Zeug. Irgendwo in so einem kleinen afrikanischen Land stehen jetzt ganz viele Kinder und müssen baden und dann stehen sie damit so, wie sie das ja normalerweise die Kleidung für irgendwelche Instagrammer herstellen. Ich bin mir halt überhaupt nicht sicher, ob das echt ist, weil entweder ist die einfach ein Marketing-Genie oder hat einfach Glück gehabt, weil das Produkt ist so dumm, aber es funktioniert genau deswegen, weil jeder halt drüber berichtet, so wie wir jetzt, und das pusht natürlich ihre Bekanntheit hoch tausend. Ne? Es gibt dann Pyrocynical, hat das schon bestellt und trinkt das dann in seinem YouTube-Video und so weiter. Also es wird halt so ein riesiges Meme draus geworden. Die YouTuber machen natürlich mit so und dann, ich hatte ja damals, die Geschichte habe ich schon, glaube ich, mehrfach erzählt, aber weil ich mich so gern reden höre, sage ich es einfach nochmal. Ich hatte ja damals auch überlegt, vor dem Buch, Kondome mit meinem Gesicht und Klopapier mit meinem Gesicht zu machen. Und da hieß es dann, nee, können wir nicht machen. Dafür ist es, weil eine Rolle Klopapier hätte wohl so viel gekostet wie ein normal, so ein ganzes Paket. Mhm. Und sie sagten, das kauft keiner. Hätte ich das gewusst, ja. Wobei, natürlich, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch mit Katzenohren halb nackt irgendwo hinlegen müssen. Und ich bin mir dann nicht ganz so sicher, also ob die Leute noch sehen wollen. Ich finde, das wäre eine überzeugende Marketingkampagne gewesen. Ja, das wäre gut. Also sie scheint auch Humor zu haben. Wir haben auf YouTube, man hat sie nur 3 Videos und bei einem haben wir. Ich weiß nicht, ob das Humor ist oder einfach. Also ich habe mir fast eingepullert bei Lachen, vor Lachen, weil es so dumm ist. Aber das ist genau das Ding, man lacht einfach nur, also über aus Scham, also so eigener Scham und Fremdscham. Die hat sich eine Krake gekauft, eine Tote. Einen toten Oktopus. Das schon wieder. Sie hat sich einen toten Oktopus gekauft, der kocht. Was sie macht, ist, sie hat diesem toten Oktopus Kulleraugen aufgeklebt und mit den hängenden Armen des toten Tieres macht sie sich Pfannkuchen. Und zwar, indem sie den Arm nimmt, an die Pfanne ranhält und dann die Dinger flippt. Am Ende zieht sie ihm eine Halskette um und zieht das tote Tier durch die Wohnung. Robin sagte sehr schön, das ganze Zimmer stinkt hundertprozentig nach. Die badet dann mit diesem Oktopus und so weiter, also ein totes Tier die ganze Zeit. Das ist unglaublich absurd. Also wie Tierquälerei ist es ja nicht, aber Leichenschändung auf jeden Fall. Also, es ist geschmacklos. Wow. Es ist auf jeden Fall geschmacklos. Nun muss man dazu sagen, auch geschmacklose auch, Sachen. Robin Blase und David Hein, die beiden Verfechter der Supermoral, haben schon mit toten Kraken und Oktopoden gedreht. Ja, wir haben mal einen Nerdscope-Sketch. Ja, und das war eigentlich gedreht. Ein bisschen beschissener, weil da haben wir einen Stein drauf geworfen. Der war richtig schlecht und mies. Auf das tote Tier, um das nochmal klarzustellen. Also nicht andersrum. Ja, also ich weiß ja gar nicht, was der Gag da war. Das ging um irgendwie irgendeinen Controller mit der Baby-Controller oder so. Irgendwie irgendwas Dummes. Es ging einfach darum, sozusagen jedes Mal noch einen draufzusetzen an Ekligkeit. Genau, und uns fiel nur dass wir da noch einen Stein am Ende drauf fallen lassen. Genau, aber es war auf jeden Fall dumm. Aber hier hat es sehr geholfen. Ich habe keine Ahnung, was sie damit macht. Auf jeden Fall die Dame, die weiß ich zu vermarkten. Ist aber, wie gesagt, 19. Ich finde es sehr strange, dass man aufwacht irgendwann und denkt sich, mit dem Content möchte ich jetzt bekannt werden. Ich glaube, dass das ganz, ganz viele gibt, die halt zum Beispiel über diese, es ist ja so Nachahmer, ne? Es gibt halt so eine Jessica Negri oder vielleicht auch so eine McTurney, die halt so durch dieses Cosplay-Ding mit Patreon riesig geworden sind und riesig viele Patreon-Follower haben. Und dann sieht man halt, ach krass, die verdienen 10.000 Euro im Monat nur durch Patreon, dann haben sie noch YouTube und Instagram, Millionen von Follower, dann kriegen die Geld für Auftritte. Ja, aber die kriegen das ja für die Cosplays und das ist ja wirklich sehr geiles Cosplay zum Teil. Also wir waren jetzt auf der Comic-Con Experience beide und hatten da gedreht, das Video gibt es bei Tinseltown und was da auch wieder an Leuten rumlief, wie viel Zeit die da reinstecken werden. Ja, da ist super viel technisches Know-how. Und das ist bei Jessica Negri immer gewesen. Genau, das ist auch jetzt immer noch so. Sie muss halt immer weniger bauen, weil immer weniger dran ist. Genau, aber sie macht ja gar nichts. Sie zieht einfach nur Unterwäsche an und malt die ist, glaube ich, nicht mal angemalt. Das ist einfach nur Unterwäsche, die man halt so fertig im Laden kauft und dann tut sie so, als wäre das jetzt zu einem Charakter irgendwie zugehörig. Ja, soll sie machen, wenn das. Ja. Also ich meine, ich denke mir auch immer, wenn es da eine Zielgruppe für gibt und sie sich denkt, ja, okay, das ist es, was ich machen möchte, dann ist es wohl so einfach. Ja, ich glaube, warum Leute das gucken und ihr auf Instagram folgen, ich glaube, das muss man nicht erklären. Das ist halt Softcore-Pornografie. Das ist halt wieder so eine Faszination, wie Leute sich dann so. Also ich glaube, dass dieses Beispiel, glaube ich, beschreibt ganz gut, wie das Internet funktioniert. Also wenn das jemand von der CDU oder so mal wieder nicht versteht, dann sagst du, okay, das Internet ist der Ort, wo Nerds, weil es lustig ist, 30 Euro für Badewasser ausgeben, in dem ein attraktives 19-jähriges Mädchen, die Katzenohren hat, vorher in Unterwäsche drin gebadet hat. So, das ist das Internet. Und dann bezahlen sie ihr 2.500 Euro, kostet übrigens ihr höchster Tier auf Patreon, der God-Tier. 2.500? Im Monat. Und dafür bekommst du dann alle ihre Nacktbilder oder was? Ja, oder halt so die halben Nacktbilder. Ach nee, ich glaube, du kriegst personalisierte Videos oder so. Ja, irgendwie sowas in die Richtung, genau. Von, das ist ja ganz oft bei Patreon so. Mitarbeiter gesagt. Ja. Es gibt aber noch eine News, die war in der letzten Woche fetter. Die war größer. Ja. Als sie bei mir im Google News Alert war, bin ich aufgesprungen. Ich habe mir gedacht, kann es noch krasser werden diese Woche? Krasser werden? Ich hab auch gedacht, was ist mit der Welt passiert? Dass eigentlich habe ich wirklich gedacht, so ist gerade nichts weiter los, denn die große Überschrift der letzten Woche war Frauke Ludewig frühstückt gern Leberwurstbrot. Punkt. So, und dann, das ist, also ich dachte erst, es wäre irgendwie ein Meme oder irgendein Gag, den ich vergessen habe. Insider, aber also es haben mehrere Leute haben geschrieben, ist das ein Insider? Weil wenn du mal gegoogelt hast, ja, der genaue Wortlaut Frauke Ludewig frühstückt gerne Leberwurstbrot ist auf der ersten Google-Seite mehrfach gekommen, beim FAZ, bei der Tageszeitung, bei Focus. Überall. Alle haben darüber berichtet. Und also meine Theorie ist ja, das waren Testartikel von der dpa oder Reuters, die mal checken wollten, wie viele Redaktionen einfach 1:1 alles drucken, was die ihnen schicken. Es ist ein dpa-Artikel und ich kann dir mal, wir haben uns gedacht, wir lesen den einfach mal so vor, weil weil die Überschrift ist so eine typische Überschrift, die hat uns unser Chefredakteur schon bei Gamona damals, aber später ich musste das dann verbieten, musste sagen, solche Überschriften nie machen, weil du willst ja die Leute auf deinen Artikel locken. Du hast schon alles verraten. Hier gibt es nichts zu sagen, weil das Einzige, was man noch fragen könnte, macht sie es mit Butter oder Ich finde es so geil, dass du gerade ernsthaft drüber diskutierst, ob das eine gute Überschrift ist. Es ist so ein bisschen so, David, du als Chefredakteur, was wäre denn die richtige Überschrift gewesen? Was frühstückt Frau Ludewig zum Beispiel, Frühstück? Oder huch, das ist also Frau Ludewig als Frühstück. witzig fand ich auch, in mehreren Artikeln war sie 55 Jahre alt und 53. Dann schrieben andere Leute, ja, wie alt ist sie denn jetzt eigentlich? Also das hat sehr viele schöne Kommentare gespawnt, aber ich lese jetzt mal vor. TV-Moderatorin Frauke Ludewig, 55, hat eine ganz eigene Vorstellung von Frühstück. Sie mag Vollkornbrot mit Leberwurst. So, das war nur der Einleiter. Jetzt kommt erst der Artikel. Okay. Esse ich morgens immer, sagte Ludewig der deutschen Presseagentur. sagte Ludewig der deutschen Presseagentur am Rande der Berliner Modewoche. Also ich bin überhaupt nicht so eine Müsli-Esserin. Sie mache zwischendurch auch mal eine Saftkur, ernähre sich aber sonst nicht streng genug. Gestreng gesund. Eigentlich bin ich immer für ein normales Essen, sagte die Moderatorin. Ludewig besuchte am Dienstagabend eine Laufstegschau. Das Unternehmen zeigte viel Rosa und auch Neontöne. Ludewig kam im weiten gemusterten Hosenanzug. Es sei gut, dass sie für ihren Job gezwungen sei, sich morgens zurechtzumachen, sagte Ludewig. Sonst trage sie am Wochenende gerne, was am einfachsten sei, Jeans, T-Shirt und auch mal eine Jogginghose und Wollmütze. Ich bin manchmal ein bisschen modefaul, sagte Ludewig. Und am Wochenende lebe ich das total aus, diese Modefaulheit. Also, das war der erste Absatz. 90% des Artikels geht um ihre Kleidung. Natürlich. Was willst du auch sagen? Das Brot hat eine Festigkeitsstufe von 12. Das ist also wow, das ist, wer von der dpa hat sich hingesetzt und hat gesagt, okay, scheiße, wir haben jetzt einen Redakteur da dahin geschickt, da muss irgendwas da repostet werden. Da auch vor allen Dingen, da haben hinterher 100% die Korken geknallt, weil die sich gedacht haben, das druckt niemand und dann haben es alle gedruckt, alle. Ich glaube, dass das automatisierte Mechanismen sind. Ich habe noch nie in so einer Redaktion gearbeitet, aber ich habe mir das mal erzählen lassen. Also du hast da wirklich so einen Ticker laufen und da laufen da diese Meldungen rein und dann geht es dann darum, ganz schnell zu sagen, diese Artikel dann online selber zu stellen. Und das übernimmst das halt einfach. Wir hatten das ja auch. Wir hatten auch diese Crawler, die uns quasi aus den Agenturen die Sachen zusammengesammelt haben. Und oftmals ist es ja so, und zu so einer Sache kommen wir gleich auch noch, dass die Sachen zum Teil vorgeschrieben werden. Also dir werden manchmal ganze Artikel, also nicht nur News oder so kleine Sachen geschickt, sondern dir werden manchmal Artikelvorschläge geschickt, wo sie sagen, ey, unser neuer Film Rambo kommt bald raus, hier haben wir für euch einen Artikel geschrieben, die geilsten Filme, in denen jemand ein Messer in der Hand hält. Und es gibt mehrere Magazine, die das Ding dann einfach so veröffentlichen, weil es ist ja Content. Noch billiger kommst du nicht an Content. Du hast eine Arbeitskraft, die du einstellst, die eigentlich nichts mehr machen muss, als diese Sachen vielleicht marginal umzuschreiben. So machen das ja Verlage wie im Süden hier Computec und so, die PC Games auch haben, oder die GameStar, die haben ja ganz häufig vernetzte Redaktionen. Das heißt, wenn da einer hingeht und spielt das neue Call of Duty, macht es zum Beispiel, wenn die 4 Magazine haben, keinen Sinn, 4 Redakteure von 4 Magazinen zu schicken, sondern einen, der diesen Artikel dann 4-mal umschreibt. Deswegen ähneln die sich ganz häufig, wenn man alle Artikel da lesen würde oder alle Magazine. Ja, aber jetzt wissen wir endlich, was Frau Ludewig frühstückt. Ich bin gespannt. Nächstes Jahr wünsche ich mir, dass sie auch sagt, was sie zum Abend isst, weil ich bin jetzt echt getriggert. Aber ist das nicht so ein Status, den man irgendwie mal erreichen möchte als Celebrity, dass du so fame bist, dass Leute wirklich Artikel drüber schreiben, was du gerne zum Frühstück isst? Ist Frau Ludewig so fame? Ja, das frage ich mich auch. Ich glaube nicht. Also, ja. Weißt du, wer fame ist? ein AfD-Politiker, der hat sich nämlich diese Woche gedacht, ja, hol ich mir mal einen runter und guck dabei im Porno. Allegedly. Möglicherweise. Allegedly. Peter Bistrom heißt der von der AfD, der hat einen Tweet geliked. Er hat einfach auf Twitter einen Tweet geliked. Machen wir alle mal. Man liked halt Sachen. Man findet irgendwas cool, zum Beispiel ein Hardcore-Porno von extremanal.com. Extremanal.com. Das sind einfach so die Dinge, die man halt einfach manchmal liked auf Twitter. Ja, klar, also gerade da, wo sonst ja niemand sieht, was man geliked hat, ach nee, ups, ist ja doch so. Ach, scheiße, das und dann ist das der ARD aufgefallen, beziehungsweise Kontraste, die dann ihm geschrieben haben, die haben ihn angeschrieben und mit dem verlinkten Like und sagen, sag mal, wurden sie gehackt? Oder liken sie das wirklich? Genau, und daraufhin hat er dann geschrieben, um sich zu verteidigen, ja, wurde gehackt, wurde aber schon behoben. Und die Leute haben natürlich gesagt, warum sollte jemand gehackt werden, wo der Hacker nichts anderes macht, als sich den Account anzueignen und dann ein Analporno zu liken. Also klar kann man natürlich auch machen. Also wer, ja, wenn du dein Porno mit ganz vielen Likes nach oben bringen willst. Zum Algorithmus, wenn du deinen eigenen Porno, ja, das macht natürlich Sinn. Aber dann gehst du da auf einen AfD-Politiker? Die haben so eine Liste aus 10.000 Accounts gekauft, um alle diesen Porno zu liken auf Twitter. Weil Twitter ist ja auch genau die Plattform, von der wir wissen, dass Pornos sich so gut verteilen. Okay, funktioniert nicht ganz so gut. Das Ding ist, der Typ hat sich danach jetzt auch so ein bisschen profiliert damit. Also der nutzt das gerade, hat jetzt 12.000 Follower geknackt durch die ganze Berichterstattung und die, weil alle, das ist eigentlich das Erwärmliche alle warten daran, ja, jetzt auf den nächsten Porno. Und du könntest auch direkt auf anal.com gehen oder an wie extrem anal. Ich glaube, so hieß die Seite. Ja. Ich habe mir das vorhin angeguckt. Also recherchiert. Den Tweet. Wir hatten uns geeinigt. Ich habe mir den Tweet angeguckt. Ja. Und der badet da jetzt da drin. Also da kam in Badewasser, da kam irgendeine Nachricht rein, dass die AfD keine Hotels bekommt von irgendeiner christlichen Organisation, die das halt jetzt verbietet. Und dann kam irgendwie der Tweet, ja, wir beichten es, wir liken ab jetzt nur noch katholische Sachen. Und dann hat er diesen Tweet rausgehauen mit 12.000 Follower, Hashtag Sexsells, danke an ARD Kontraste. Ja. Also da ist ja die Frage sozusagen, ist das nicht vielleicht auch so eine Strategie, ähnlich wie ich das bei jemandem wie Belle Delphine oder bei anderen Leuten immer vermute, dass sie intelligent genug sind, sowas zu planen und zu denken, so, lass mal provozieren und gucken, ob es funktioniert. Und es funktioniert halt meistens. Das ist, glaube ich, zu, selbst für die ist das zu plump und zu blöde. Ich glaube aber eher, das ist die Art und Weise, wie ich damit umgehen würde. Also wenn mir das passieren würde und Gott weiß, vor dem Herrn, das hätte mir schon mehrfach passieren können und ich bin um jeden Tag glücklich, wo es mir nicht passiert, dass ich da irgendwie mal auch einen falschen Tweet like. Ich würde ihn sofort wieder entliken und das muss ihm ja zumindest aufgefallen sein. Aber wäre es mir nicht aufgefallen, wäre die direkte humoristische Konfrontation damit eigentlich der einzige Weg, der mir einfallen würde. Weil, sind wir ehrlich, kann passieren, ist dumm und ist so ein Ding, da lacht man in zwei, drei Wochen drüber, dass das passiert. Warum ist. Wird ihm das denn überhaupt im Feed angezeigt, dass man aus Versehen das liked? Weil das ist ja eher so die Frage, folgt er diesen Accounts dann schon vorher? Wer weiß, also ich habe keine Ahnung. Also ehrlich gesagt bin ich gar nicht so sicher, ob es so viele von diesen Accounts gibt. Weil ich folge keinem davon, aber ich habe auch keine Ahnung. Das war ein unzensiertes Foto aus einem Porno. Ja. Das habe ich auf Twitter ehrlich gesagt noch nie gesehen. Das gibt's. Da kann ich aus Erfahrung sprechen, okay. Robin. Dann folge ich den falschen Accounts. Ob das jetzt Provokation war oder nicht. Aber löscht Twitter sowas nicht? Ist das nicht so wie bei Facebook auch, dass sie da sehr schnell reagieren? Nein. Bei Twitter ist Pornografie ganz normal erlaubt. Du kannst es zwar blocken lassen, wenn du keine unangemessenen Inhalte haben willst. Aber anders als bei Tumblr, die ja da einen Riegel vorgeschoben haben, oder bei Instagram, wo es gar nicht geht, ist bei Twitter Pornografie gar kein Problem. Also es gibt so Leute wie KuchenTV oder auch ein paar andere von denen, die so ein bisschen krasser auf Twitter sind, die immer wieder auch Pornobilder geteilt haben. Hab ich da schon immer wieder gesehen. Freue ich eigentlich. Ja, apropos KuchenTV, da können wir eigentlich direkt drüber sprechen. Ja. Der hat die Monetarisierung entzogen bekommen bei YouTube. Genau, er hat diese Woche ein Video hochgeladen, wo er, ich glaube sogar zwei, wo er sich beklagt, dass fast von mir nichts, dir nichts. Also die haben ohne Vorwarnung das ganze Ding, also die ganze Partnerschaft. Die YouTube-Partnerschaft entzogen. Du kannst dich dann nach 30 Tagen nochmal neu bewerben. Sie haben ihm geschrieben, dass seine Inhalte nicht den YouTube-Richtlinien entsprechen. Und das ist aus mehreren Gründen skurril, weil es ist nicht, ist ja nicht so, dass er diesen Content nicht schon immer machen würde, aber eigentlich, und das sagt er auch im Video, und das kann ich bestätigen, weil ich ja immer wieder auf Videos von ihm gucke, eigentlich ist er softer geworden. Also er beeft und bettelt sich zwar immer noch hier und da mit einigen, aber also diese Zeiten, wo er dann so drastisch um sich tritt und unbedingt Ansagen an jeden machen muss und dabei auch sehr beleidigend wird, die sind eigentlich vorbei. Aber die Videos sind noch online, oder? Das, ja, das kann weil, sein. Weil das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, weil es, also es ist tatsächlich sehr irgendwie sehr abrupt, ne? Es kommt halt aus dem Nichts. So, warum jetzt und warum nicht, als tatsächlich sowas mit Katja Krasavitsch, genau, wo er ihre Adresse geleakt hat. Oder er hat ja schon diverse Klagen am Hals gehabt. Es gibt ja mehrere Videos von ihm, wo er sozusagen so die ganzen Anzeigen, die er bekommen hat, so wie so guck, wie viel Geld er schon dafür ausgegeben hat. Genau, wie so ein Award quasi. So, guck mal, von dem und dem und dem und dem bin ich auch schon verklagt worden und von der und hier. Ja. Und genau, und das Ding ist aber, YouTube hat vor kurzem eine neue Richtlinie rausgebracht. Gar nicht so lange her, ne? Gar nicht so lange her, die ist jetzt quasi und jetzt wahrscheinlich zeitgleich tatsächlich mit seiner Entmonetarisierung in Kraft getreten, nämlich das Thema Harassment und vor allem auch Creator-to-Creator-Harassment wird irgendwie jetzt anders angeguckt. Und da ist tatsächlich zum ersten Mal, haben sie jetzt gesagt, irgendwie so, wir sehen Monetarisierung als Privileg. Und nicht als etwas, was auf YouTube gesetzt ist. Und wenn du gegen unsere Richtlinien verstößt, dann ist das die erste Strafe, die wir, weil sozusagen, das ist eine Sache, die jetzt gekommen ist. Ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir hier drüber gesprochen haben, mit diesem Autor von Vox, der homosexuell ist, und nee, der, haben wir nicht drüber gesprochen, aber das war auch ein Fall in den letzten Wochen, den wir hier mal für den Podcast auf dem Schirm hatten. Da gab es einer, der arbeitet mit bei Vox, das ist ein großes Medienunternehmen in den USA, und der wurde immer wieder von so einem rechten Podcaster, Blogger, YouTuber angegriffen, attackiert. Es gab wohl auch Shirts von dem, wo irgendwelche, also einfach Schimpfwörter gegenüber Homosexuellen drauf standen und das sehr oft sehr getargetet war an ihn. Und dann gab es so Verschwörungstheorien, dass Vox, also das Medienunternehmen, bei dem er arbeitet, sozusagen irgendwie involviert darin sind, ihn mundtot zu machen. Und dann ging es ganz viel um diese Debatte Meinungsfreiheit. Muss YouTube als Plattform die Meinungsfreiheit, also gerade in Amerika, wo das Thema ja noch mal so, also ist auch, steht auch im deutschen Grundgesetz, aber in Amerika ist es halt ist so dieses Freedom of Speech-Ding ja noch mal so auch in der Gesellschaft so ein richtig fettes Thema. Und YouTube ist eigentlich immer gewillt zu sagen, okay, wir wollen auch natürlich Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit auf der Plattform wahren. Wobei Beleidigung eben ja keine Meinungsfreiheit ist. Genau, aber Zensur sozusagen, das war die Frage, inwiefern beleidigt er indirekt und so. Also es war so ein ganzes Ding, wo man sich halt auch anwaltlich dann damit auseinandersetzen müsste eigentlich und so weiter. Und YouTube hat sich sehr schwer getan, da zu handeln, weil sie halt meinen, okay, sperren wir den Typen jetzt komplett, löschen wir die Videos. Haben halt gesagt, okay, wir wollen halt eigentlich nicht in diese Offenheit dieser Plattform eingreifen. Wir wollen aber Leute, die auf jeden Fall gegen Regeln verstoßen, zurechtweisen. Und eine Möglichkeit, die das halt sozusagen vor Zensur, weil man das eben vorwerfen könnte, dass sie da zensieren. Ist eine Frage, ob das so ist, aber das könnte man ihnen vorwerfen, wenn sie sagen, wir löschen jetzt Videos mit Leuten, die eine andere Meinung haben. Gesagt haben, okay, was wir aber machen können, ist halt einfach sagen, gut, du kriegst halt einfach die ganzen Features und die ganzen Möglichkeiten nicht mehr. Deine Videos werden vielleicht nicht mehr so oft recommended und deine Videos werden nicht mehr monetarisiert und solche Sachen. Also er hatte vor kurzem auch mal ein Video gemacht, wo er sagte, dass sein Kanal auch abstürzt. Also ich habe auch weniger von ihm gesehen in letzter Zeit. Ja, genau. Also er ist nicht mehr auf den Trendseiten gelandet. Aber wie gesagt, er hat auch nicht mehr so, ich glaube, so diese Phase, wo die Leute auch alle seiner Videos darauf gestürmt sind, weil er sich mit jedem angelegt hat. Die Trendseite sieht ja auch heutzutage ganz anders aus. Genau. Habe ich neulich gesehen bei irgendjemandem auf Twitter, fand ich sehr schön. Die Trendseite ist eigentlich die Musikcharts, weil eigentlich sind nur noch Rap-Videos in den Trends und sonst nichts. Also die haben sich auch, wie der Algorithmus wird dauernd angepasst und dann ändert sich das auch, was da drin ist. Und so diese typischen YouTuber-Videos, die ganz oft in den Trends waren, sind das eigentlich selten. Hast du immer noch, aber seltener. Aber bei ihm ist es halt wieder so, bei KuchenTV, du bist ja kein so großer Fan, das haben wir schon festgemacht. Ich finde aber trotzdem, also der Fairness halber, wir haben da ja schon häufig drüber gesprochen, wäre es auch Aufgabe von YouTube zu sagen, pass auf, das und das und das und das geht nicht. Also weil bei Urheberrechtsclaims funktioniert es ja genau so. Da wird ja nicht einfach gestrikt oder geclaimed, sondern sie sagen dir ja so zum Teil. Ja, wurde hier auch nicht. Er hat so sagen, das ist ähnlich wie bei einem Strike oder einem Claim, ist das jetzt erstmal ein Warnschuss für 30 Tage. Sagen so, hey, guck mal, wir haben was entdeckt, das finden wir nicht geil, genau, 30 aber, Tage. Sie haben ihm, glaube ich, nicht gesagt, was sie entdeckt haben. Also sie haben, glaube ich, nicht gesagt, diese Videos sind problematisch, weil die könnte er ja okay, einfach entfernen. Ja, okay, das fände ich tatsächlich wichtig. Die Frage ist, ob eine Entfernung des Contents sozusagen für sie schon eine Besserung ist. Ne, ist ja ein also ich meine, wenn ihr eben einen Warnschuss wenn das dann nicht so, mehr macht, ja. So, wenn du so weitermachst, gibt es keine Monetarisierung mehr, kann ich mir vorstellen, dass er seinen Content komplett umstellt. Ja, die Frage ist halt also, ob nicht einfach, ne, ich weiß es nicht, aber ob nicht auch einfach gesagt wird, pass auf, du hast hier schon so oft gegen andere Leute irgendwas geschossen, dass wir jetzt der Meinung sind, so du, das, wir wollen das, ne, du kannst dich gerne auf der Plattform austoben, aber halt nicht mit unserem Backing als durch Monetarisierung. Das wäre vielleicht einem, ich war, also keine Ahnung, aber ich finde 30 Tage Warnschuss und du kannst dich ja dann nochmal neu bewerben. Und klar, ich fände es auch cool, wenn man dann sagen würde, okay, genau das und das, das sind die Inhalte, die nicht gehen, aber dann ist auch wieder die Frage, wie konkret ist das? Weil das ist dann wieder so eine Frage, so, ne, dann ist das wieder diese Debatte. Und die andere Frage ist, okay, wenn du jetzt genau den Leuten sagst, okay, pass auf, Schimpfwort XY geht nicht. Ne? Und dann sagst du halt, okay, dann versuche ich mich jetzt halt drum vorbeizuschlingeln und sag halt nicht mehr, benutze halt jetzt anstatt, dass ich jetzt irgendwie ne, hier bei dem, in dem Fall da irgendwie ein Schimpfwort gegen Homosexuelle sage, versuche ich es halt irgendwie zu umschreiben oder was weiß ich. Und dann sage ich, ha, guck mal, es verstößt aber nicht gegen eure Richtlinien. Also deswegen ist immer die Frage, wie konkret kannst du eigentlich werden bei so etwas wie Harassment, was ja so unglaublich schwer zu definieren ist. Was ist denn jetzt eigentlich Harassment? Ist Harassment, wenn mich einfach jemand nervt? Ist es, wenn mich jemand beleidigt? Ist es, wenn jemand seine Follower auf meinen Kanal schickt? Ist es, was passiert, wenn jemand seine Follower nicht auf meinen Kanal schickt, aber die kommen trotzdem und sagen, ich habe bei dem anderen gesehen, dass deine Videos scheiße sind. So. Also, wie wir beim nächsten Thema jetzt gleich sehen werden, ist ja eine Fandynamik auch oftmals nicht mehr kontrollierbar, wobei ich bei dem nächsten Thema fest davon überzeugt bin, dass es gar nicht so ist, dass die beteiligten Personen ich komme gleich dazu. Ich würde einmal kurz abschließend zu KuchenTV sagen. Ich bin mal gespannt, ob er nach den 30 Tagen seine Monetarisierung wiederbekommt. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob das an dieser Harassment-Richtlinie liegt, aber das wäre für mich eine logische Schlussfolgerung. Und ich bin mal gespannt, ob er sie zurückbekommt. Ich bin mal gespannt, ob er Videos löschen muss, einfach so löscht, um da wieder reinzukommen. Und ob es vielleicht seinen Content auch in Zukunft beeinträchtigt. Wäre vor allen Dingen interessant zu sehen, wenn er dazu genötigt würde, zu sagen, okay, ich darf jetzt solche Sachen nicht mehr machen, bleiben dann die Leute weg. Denn die sind ja, glaube, ein großer Teil der Leute ist bei ihm auch deswegen gelandet, weil er jemand ist, der dafür bekannt wurde. So. Und wenn das ausbleibt, sorgt es vielleicht dafür, dass der Content, der Kanal weiter abstürzt. So. Aber ich glaube, eigentlich ist der, habe ich ja schon mehrfach gesagt, ich glaube, er ist eigentlich schlau und kreativ genug, um auch andere Inhalte zu machen, ohne gegen andere zu schießen. Wir kommen mal zu einem Thema, da war es tatsächlich so, als ich davon gehört habe, habe ich erstmal gedacht, wie bitte? Ich dachte erst, es ist irgendein Versicherer. HWSQ. Das klang für mich nach Autokennzeichen oder halt nach irgendwas Krassem. Und habe dann bei Twitter geschrieben, verstehe nicht, was das ist, kann mir mal bitte jemand die Kurzform davon geben. Und ich glaube, also da, was da los war, es ist ein riesiger Sturm aus Kommentaren entstanden. Die eine Hälfte, die mir irgendwie versuchte, das zu erklären, aber zum Teil auch so super panisch. Ja, der Tobi hat gesagt und dann hat der Kevin aber dies gemacht und Dennis hat in seinem Stream. Welcher Kevin, welcher Tobi? Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich wusste überhaupt, ich habe noch nie HWSQ gehört. Irgendwann kristallisierte sich heraus, es geht um eine Gruppe aus vier Leuten. Da sind Gronkh, Pandoria, seine Freundin, Tobinator LP und Herr Currywurst. Das ist der besagte Kevin. Und Tobi ist der Tobinator. Und die spielen zusammen und bilden das Hoher Weisen-Squad. Die Abkürzung HWSQ ist das dann. Ja, seit 2017 haben die über 300 Videos gemeinsam produziert, hat gemeinsam Videospiele gespielt. Und das tun sie jetzt nicht mehr. Genau. Die Pandoria hat im Urlaub, sie ist gerade mit Gronkh, hat die gepostet. Nein, wir lösen uns auf. Ihr habt das schon vermutet, weil die wohl irgendwie auch nicht mehr wirklich was gepostet haben unter diesem Namen. Und Herr Currywurst irgendwie auch von der Bildfläche verschwunden ist, weil er seit zwei Wochen nichts gemacht hat. So, da denkt ihr euch als Leute, die vielleicht auch wie wir nicht wirklich verstehen, was das da eigentlich sein soll. Hä? Warum heißt der Typ Currywurst? Was soll diese komische Abkürzung? Und who cares? Dann lösen die sich halt auf. Nee, das kehrt ungefähr ganz YouTube-Deutschland, zumindest die 12- bis 12,5-Jährigen. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, die Zielgruppe ist auch um einiges älter. Ja, wir haben auch bei uns im Reddit, also ich glaube, es gab schon lange bei uns. Also die Leute sind halt mit Gronkh aufgewachsen teilweise. Ja, die gucken den seit 10 Jahren. Es gab unter unserem unter dem Posting, was im Reddit-Forum bei uns war, bei Lester-Schwestern, habe ich noch lange, schon lange nicht mehr so viele Antworten. Und da waren auch Leute, da schrieb einer, er ist jetzt Ende 20 und wie du sagst, er ist mit Gronkh erwachsen geworden, hat vieles davon geguckt und auch wenn er es nicht mehr so regelmäßig geguckt hat, ist es schon für ihn auch so ein Ding, ne, da zerbricht dann immer so wie sowas wie Fake Dad. Ja, du hast, selbst wenn du irgendwann raus warst und das nicht mehr gehört hast, ist das schon immer so, oh, schade. Oder wie wenn du von manchen Promi-Toden hörst. Du hast von der Person vielleicht nicht mal mehr gewusst, dass sie noch lebt, aber wenn dann diese Meldung, diese Finale kommt, ist es doch irgendwie ein bisschen Ich glaube, das ist so wie Reboot von Filmen oder Serien oder so. Weißt du, wenn so ein Sequel nach 10 Jahren nochmal kommt oder so. Also, weißt du, wie ich mich gefreut habe, als zum Beispiel Fantastische Tierwesen angekündigt wurde und ich wusste so, Harry Potter-Universum geht weiter, wow, voll geil, oder ne, so diese Nostalgie irgendwie mitzunehmen. Also wir waren jetzt gerade beide auf der Comic-Con für Tinseltown und da haben Leute auch wieder drunter geschrieben, wow, voll die Nerdscope-Gefühle, die hier aufkommen, wie schön, so. Also ich glaube schon, dass Leute halt auch mit Entertainment und damit ja, gehört dann auch YouTube dazu, viele Emotionen verbinden und es auch cool finden, wenn das dann irgendwann, wenn es dann so eine Reunion gibt oder sowas und es halt auch traurig finden, wenn sowas auseinanderbricht. Ich habe dann gefragt, ob das weil uns das viel vorgeschlagen wurde und ich irgendwie versucht habe einzuschätzen, ist das überhaupt ein Thema für uns und theoretisch wäre das kein Thema. Dann passierte aber was, also denn nur, dass sie sich auflösen, ist erstmal nichts. Und auch, dass sie, das ist nämlich ein anderer Teil davon, sie wollen nicht bekannt geben, warum. Sie sagen, sie haben in den ersten Statements nur gesagt, sie können das so nicht weiterführen wegen bestimmten Personen. Dann passierte aber etwas, was so einen Ball ins Rollen brachte, der irgendwann nicht mehr aufzuhalten war. Denn es haben einzelne Leute wie Pandoria, aber vor allem Tobi Nator und jemand, der gar nichts mit der Gruppe so direkt zu tun hat, nämlich Dennis Wert, der irgendwie Freund von Herr Currywurst war. Und auch mal für Gronkh gearbeitet hat. Genau. Und seine Firma gearbeitet. Haben die dann haben die Streams gemacht. Und in diesem Stream sagte jemand wie Tobi Nator dann, dass dieser Herr Currywurst etwas gemacht hätte, über Wochen auch, das hat das gesamte Weltbild von allen Beteiligten so erschüttert, dass sie mit ihm nicht mehr zusammenarbeiten können und dass sie sich von ihm auf allen Ebenen distanzieren müssen. Da wurden gerade Freundschaften beendet, da wurden berufliche Sachen beendet. Und das ist eine Sache, wo die Leute ausgerastet sind. Was dazu führte, dass, also es gab die einen, die sagten, ja, das ist doch alles nur Spekulation, hört doch auf. Ne? Es gab Leute, die sagten, der ist drogensüchtig, er verkauft Drogen. Pandoria äußerte sich dann, weil es Gerüchte gab, er wäre pädophil, er hätte sich an Minderjährige rangemacht. Und hat sich dann geäußert und gesagt, ey, hört doch mal auf, darüber zu spekulieren. Ihr wisst doch gar nicht, was Phase ist. Gronkh wiederum hat in seinem letzten Livestream, ich glaube, alle Fragen dazu automatisch blocken lassen. Dennis Wert und Tobi Nator sagen in ihren Streams auch so, ja, ich will dazu eigentlich nicht viel sagen, aber, und dann reden sie 10 Minuten und sagen, aber jetzt ist doch das Letzte, was ich dazu sage. Bleiben aber so vage, dass die Fans gar keine andere Möglichkeit haben, als irgendwie zu spekulieren. Und jetzt kriegt dieser Currywurst wohl Morddrohungen überall. Das Ganze, also es war unfassbar, weil ich da so gelesen habe. Und es gab einen Hashtag. Also nicht nur der Hashtag HWSQ trendete auf Platz 1 in Deutschland, sondern auch der Hashtag Cut for HWSQ. Da wurde es dann richtig strange, weil also ich weiß auch nicht, ob das stimmt oder ob das nicht einfach dann Trolls sind, die das quasi so trennen lassen. Aber es war irgendwie so von wegen, ich ritze mich jetzt, weil es das nicht mehr gibt. Genau. Also es ist halt einfach so da ist man halt immer unsicher, sind das jetzt wirklich Leute, die sich selbst verletzen, oder ist das einfach jemand, der halt versucht, das damit vielleicht sogar auch zu provozieren, dass Leute da aufspringen, oder sind das einfach nur Trolls, die da mitmachen, weil wenn man den Hashtag gesucht hat, kamen eigentlich nur Posts von Leuten, die sich eigentlich über den Hashtag aufgeregt haben, mehr als ihnen tatsächlich wirklich zu benutzen. Also gar keine, habe ich ehrlich gesagt gesehen. Wir hatten eigentlich auch überlegt, reden wir darüber, weil uns viele geschrieben haben, redet nicht darüber. Das wären nur Spekulationen an aber das ist es ja genau, das muss man nochmal betonen. Das muss man dazu sagen. Es sind, also all diese Vorwürfe sind wirklich nur von Leuten, die halt auf Twitter unter diese Posts halt irgendwas gepostet haben. So, und dann kam halt, also das ist halt das Ding, wenn man halt einfach sagt, wir mussten uns von ihm distanzieren, er hat Dinge gemacht, ne, da können wir nicht drüber reden, aber die sind so schlimm, dass wir mit dem nichts mehr zu tun haben wollen. Natürlich erwarten die dann? Also natürlich springen die Leute dann zu den allerschlimmsten Dingen, die man sich bei einem Menschen ausmalen kann. Und für mich ist es ein Thema, was ich viel spannender finde. Also mir ist ehrlich gesagt nicht wirklich, also oder relativ egal, was dieser Herr Currywurst gemacht hat oder wer da auch immer was dazu gesorgt hat. Und ich finde auch, es ist, das haben wir ja auch schon mal besprochen, es ist ihr gutes Recht zu sagen, wir lösen uns auf, Punkt. Sie müssen gar nichts. Also ich finde, es gab viele Leute, ich habe ganz viel gelesen dazu, ich habe wirklich einen halben Nachmittag damit verbracht und ganz viel gelesen, wo Leute debattiert haben, sind sie denn als Personen des öffentlichen Lebens verpflichtet, wenn sie so eine Reihe haben, die über Jahre läuft, sind sie dann verpflichtet anzugeben, warum sie sich auflösen. Genauso wie wir auch immer wieder sagen, wenn so ein Pärchen sich verliebt, vor der Kamera das Paarleben auslebt und sich dann trennt, müssen sie das eigentlich genauer sagen. Genauso wie bei YouTuber-Beef müssen die das erklären. Und ich bin immer der Ansicht, sie müssen gar nichts. Aber ich glaube, aber das Problem ist, dass, also du musst es nicht, aber was passiert denn? Also die Frage ist, gab es überhaupt eine Situation, in der die hier gewonnen haben? Also wenn sie irgendwie, also natürlich hätten sie irgendwie irgendwas erzählen können von wegen so, hey, wir haben uns einfach auseinandergelebt. Dann ist die Frage, okay, aber in der letzten Folge wart ihr alle noch mega happy, was los? Oder ja, aber wir haben uns zerstritten und dann ist auch wieder die Frage, okay, wer hat sich mit wem worüber gestritten? Mein Problem mit der Sache ist eins, das sind ja eigentlich erwachsene Leute. Und in der Vergangenheit haben sie sich immer wieder, gerade Erik auch selbst, nicht wirklich erwachsen verhalten. Und das ist für mich ein ganz klassisches Gronkh-Ding. Ich weiß, jetzt werden wieder viele sagen, du hast ja Beef mit dem, aber habe ich nicht. Aber es gab in der Vergangenheit immer wieder so Sachen, wo er genau das auch immer wieder gezeigt hat. Also ganz klassisches Ding war damals, als er irgendwie die Rundfunklizenz bezahlen musste. Da hat er irgendwie gepostet oder glaube ich in einem Stream gesagt, ich weiß, wer mich angeschwärzt hat, sage das aber nicht. Und allein diese Aussage haben Leute genommen und haben dann, sie haben sich auf die Rocket Beans gestürzt, weil sie der Ansicht waren, die können das ja nur sein. Das hat er in der Vergangenheit immer wieder gemacht. Er hat immer wieder Dinge gesagt, hat auch immer wieder kritisiert, bleibt da aber bei so vage, dass er sich immer noch so ein bisschen eine Hintertür offen lässt, um ich weiß nicht, um sein Image zu wahren oder nicht zu sehr anzuecken. Ich weiß nicht, ob er das absichtlich macht. Ich glaube, es ist einfach, also sobald du eine Community hast, die so riesig ist, dass es immer ein paar Hardcore-Fans geben wird, die versuchen werden, ja, die möglich alles rauszufinden. Ja, du kannst nicht auf der einen Seite sagen, ich bin der große Familienpapa, das hier ist unsere Familie, das Ding heißt ja sogar La Familia, so heißt ihre Community. Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, wir sind eine große Familie und wenn sich Mami und Papi trennen, dann sagst du und die Kids dann fragen, ja, was ist denn eigentlich mit euch? Dann sagst du, nee, Moment, wir sind doch keine Familie, ihr dürft nicht wissen, wir machen jetzt ja, okay, die Tür zu. Okay, den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist tatsächlich, er kultiviert auf jeden Fall diesen Community-Halt, weil er auch so ist. Also Gronkh ist der auf der Gamescom am längsten dasteht und die Leute umarmt, genau, und mit jedem redet und für jeden da ist. Und das, aber das er redet ist er als nur dann Person. Mit dieses Reden bricht er dann ab, wenn es dann irgendwie nicht mehr passt. Ja, auch das Thema Sarrazar, das haben ganz viele in diese Diskussion mit reingeschmissen. Oder Sergeant Rumpel war auch so ein Ding. Die waren ja mal beste Freunde, alle drei, und plötzlich dann halt nicht mehr. Und irgendwie wurde das auch nie thematisiert. Auch da bin ich jemand, der sagt, so ist sein gutes Recht. Er muss das nicht absolut thematisieren. Ja, ja. Nur ich verstehe, warum die Community danach fragt. Weil gerade wenn du, und das, wir haben es ja gerade schon erklärt, mit diesem Boybands-Charakter, wenn die Boyband auseinanderbricht und du bist der größte Fan und das wird auch immer wieder kultiviert und auch irgendwie so erzählt, so wir sind ein Squad, wir sind eine Familie, dass natürlich dann Leute auch nachfragen. Aber ich würde ihm da nicht keine böse Absicht unterstellen, es ist ziemlich unreifes Verhalten, wenn man auf der einen Seite, wie gesagt, das immer so kultiviert, wenn man auf der anderen Seite aber als 40-jähriger Mann. Ich weiß nicht, ich würde es auch gar nicht unreif nennen, ich würde es vielleicht unvorsichtig nennen. Ich glaube, die Aussagen, die sie getroffen haben, zu sagen, so, wir distanzieren uns von ihm, das sorgt halt automatisch dafür, dass man dann halt sich irgendwie jetzt auf das Gefühl hat, man muss sich auf irgendeine Seite stellen, muss sich draufstürzen. Also jetzt das aktuellste Video von Herr Currywurst, was zu sagen, das letzte Video ist, was er hochgeladen hat, ist jetzt irgendwie 2 Tage alt. Das hat mehr Dislikes als alle anderen Videos davor. Und darunter der erste Kommentar ist, ich weiß nicht, ob ich dich noch weiter unterstützen kann. Bis ich nicht weiß, was vorgefallen ist. Genau. Das ist nicht cool. Ja. Also du spielst mit der Karriere von jemandem, indem du, also, und er ist ja gar nicht mal die aktive Partei, aber es gibt viele, die dann auch geschrieben haben, naja, er hält sich zurück wieder. Damit, das will ich ihm gar nicht unterstellen, aber meine Güte, die sind doch alle erwachsen. Du hast ja jetzt mehrfach Gronkh namentlich genannt. Das Ding ist, was man auf jeden Fall, also finde ich, dazu sagen muss, der hat ja eigentlich gar nichts dazu gesagt, sondern die Kommentare, die das ausgelöst haben, kamen eigentlich von Turbinator und dann so ein bisschen von Pandoria, aber nicht von ihm. Ist richtig, für mich ist das, für mich sind die ein Haufen. Ein Blob. Pandoria und Erik, die sitzen nebeneinander, wenn sie sowas schreibt, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Aber ich finde das so ein bisschen gefährlich. Das ist so, als würde man sagen, so, ich habe irgendwas Dummes gemacht und dafür bist du schuld oder meine Freundin ist schuld. Also, das sage ich nicht, aber die wissen voneinander, was sie teilen und was sie sagen. Und ich denke mal, dass sie darüber gesprochen haben werden, wie sie das kommunizieren. Ich weiß nicht, ob sie dann mit Tobinato darüber gesprochen haben. Für mich ist das halt einfach, und das mehr wollte ich jetzt gerade gar nicht sagen, passt das ins Bild, weil er in der Vergangenheit solche Sachen immer wieder gemacht hat. Auch damals diese Firmensache, wo er seine eigenen Mitarbeiter an den Pranger gestellt hat, wenn du entsinnst. Auch das waren immer wieder so Sachen, die so dieses, die mein Bild insofern verrückt haben, dass ich dachte, wow, also was die Kommunikation angeht, das ist manchmal ganz schön nachholbedürftig. Ja, aber was, also wir wissen, also es war, keiner weiß sozusagen, was da passiert ist. Ich finde, dass man sich jetzt nur angucken muss, was haben sie bewirkt damit? Und dass die Community völlig ausrastet, hat zwei Gründe. Einerseits, weil sie natürlich unkontrollierbar sind, Das kann man ihm nicht anlasten. Auf der anderen Seite aber auch, hat er sie sich so kultiviert und die Art und Weise, wie kommuniziert wird. Und da ist er als irgendwie der Älteste und vielleicht der Weiseste in der Runde eigentlich jemand, wo man sagen müsste, wenn der sich jetzt äußern würde, wenn er jetzt sagen würde, ey Leute, kommt mal alle runter, es ist so und so. Aber das macht er wieder auch nicht. Und deswegen ist er für mich mitschuldig. Was wäre denn deiner Meinung nach die richtige Art und Weise, das zu kommunizieren? Weil was ich schwierig finde an der ganzen Sache, also ich glaube auch, dass da irgendwie falsch gehandelt wurde, weil jetzt eben Sachen im Raum stehen, keine Ahnung, und keiner weiß, was los ist. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade so als YouTuber, aber das betrifft wahrscheinlich auch andere Celebrities, nur sind YouTuber ja ganz oft näher an ihrer Community. Es gibt gar keine richtige Art und Weise, weil irgendwas wird immer im Raum stehen. Irgendjemand wird immer irgendwelche Theorien in den Raum werfen. Dann werden andere YouTuber oder andere Podcaster plötzlich drüber reden und dann vervielfältigt sich das so ein bisschen. Dass das Thema aufgegriffen wird, das wirst du nicht vermeiden können. Und da hilft dann natürlich auch nicht, wenn du in deinem Stream die Fragen plötzlich wegblockierst. Das finde ich zum Beispiel die uneleganteste Lösung, mit dem Thema umzugehen. Statt darauf einzugehen, machst du lieber, sorgst du dafür, dass eher noch mehr Spekulation entsteht. Ich bin in dem Thema nicht drin. Meiner Ansicht nach zählt da als Faktor mit rein, wie gut kennst du deine Community? Und Gronkh würde ich als jemanden einschätzen, der weiß, ne, wie ticken die so? Er ist ja jedes Mal im Stream, weiß so, wie, was stellen die für Fragen? Wie muss er mit ihnen reden? Und dann zählt für mich immer super viel Ehrlichkeit. Und ich glaube, ein Statement, was du nicht auf Instagram schreibst, so war es ja bei Pandoria. Das erste Ding, was irgendwie dazu die Runde machte, war eine Instagram-Story, wo sie Text reingeschrieben hat. Und ich glaube schon, dass wenn du dich hinsetzt und sagst, hey Leute, wir können das nicht weiterführen, wir haben uns getrennt, weil die Luft ist so ein bisschen raus und wir haben auch festgestellt, wir möchten so in dieser Runde nicht mehr zusammenarbeiten, dann lenkt man auch den Druck nicht auf eine Person, sondern sagt, wir haben entschieden, wir möchten das nicht mehr und dann geht man als Team da raus. Was die dann hinterher privat miteinander machen, ist eine andere Sache. Aber zu sagen, Herr Currywurst ist schuld, wir lösen uns wegen ihm auf, das ist doch, was erwartest du dann? Ja, die Frage ist, das ist für mich das Unreife daran, statt diese Kommunikation funktioniert immer in seinem Umfeld so und er ist damit beteiligt. Okay, den Punkt gebe ich dir. Ich glaube, dass, also meine Vermutung ist, dass die natürlich mit Tobinato wahrscheinlich weitermachen werden. Und dann sind sie halt nur noch zu dritt und Currywurst ist nicht mehr dabei und dann wird natürlich relativ schnell klar, dass wohl er derjenige ist, der rausgeschmissen wurde. Und dann kommen die Fragen wahrscheinlich trotzdem auf. Ich finde, du hast recht, das wäre die bessere Art und Weise gewesen, das zu kommunizieren, ja. Ja, aber wie gesagt, keine Spekulationen weiter, also da wollen wir uns nicht dran beteiligen. Ich finde nur irgendwie, ne, also und wir hatten viele, die das auch gesagt haben, so wie sie das aufgegriffen haben, ist es auch nicht cool. Und da jetzt mit der Karriere eines Menschen zu spielen, das macht man einfach nicht. Eine Sache, die Leute auch gerne machen im Internet, ist nicht nur spekulieren, sondern ausrasten. Es richtig scheiße finden, wenn jemand gecastet wird für eine Rolle, die ursprünglich mal weiß war und jetzt ist sie schwarz. Nee, vor allen Dingen, wenn das, was sie wollen, das kriegen sie so nicht. Und deswegen, also irgendwie sehr bezeichnend war auch der Hashtag Not My Ariel. Es geht nämlich um Ariel, die Meerjungfrau. Die ist nicht, wie in den Comics, eine weiße Dame mit großen Kulleraugen und roten Haaren, sondern sie ist schwarz und hat dann wahrscheinlich rote Haare und die Leute rasten aus. Das ist nicht das, was sie wollten. Und das ist immer wieder schön. Das war ja neulich bei Robert Pattinson auch. Das ist nicht der Batman, den sie wollten. Sie wollten lieber einen anderen Batman, also rasten sie im Internet aus. Hier ist es so, dass es wieder ganze Seiten gefüllt hat an Content, wo Leute der Meinung waren, also hier geht es um Halle Berry. Ich dachte, jetzt Halle Berry. Nee, sie schreibt man fast genauso, ja. Halle Berry, die wohl auch richtig gut singen kann. Mhm. Ich habe von der noch nichts gehört, aber es ist ein hübsches Mädel, kann richtig gut singen und ich habe auch gehört, dass sie sehr gut schauspielen könnte. Ganz viele haben geschrieben, oh, finde ich ja super, weil die ersten Sachen, die ich gelesen habe, waren so unter Variety und so, also diese Branchenmagazine. Und ich dachte, habe natürlich sofort geguckt, weil ich dachte, die rasten aus. Aber das erste war immer so, oh, ich wünsche ihr alles Gute, voll die gute Wahl, so ein hübsches Mädchen, voll die geile Stimme. Und dachte so, huiuiui, was ist denn mit dem Internet los? Aber das war halt wirklich so in meiner Bubble. Und dann habe ich so wirklich, dann spielten sie Sachen da rein, auch unter diesem Hashtag. Und was man da zu lesen bekam, es gab wissenschaftliche Auseinandersetzungen damit, ob denn das überhaupt möglich sei, dass die Haut Pigmente einfärbt, denn sie ist ja ganz tief unter dem Wasser. Und Wahnsinn, was die Leute haben sich überboten mit wow. Ja, und dann könnte es sein, dass eine Halbfischfrau zu tief unter Wasser ist, um von der Sonneneinstrahlung genetisch irgendwann in der Evolution schwarze Hautfarbe zu bekommen. So, und dann, dann haben Leute gesagt, ja, aber das ist ja von Hans Christian Andersen, das Originalmärchen. Der ist Däne. Und da oben sind die doch alle weiß. Und dann hat irgendjemand ein Bild rausgegraben, so ein altes Wandfresko, wo eine Meerjungfrau drauf war. Und die war schwarz. Und dann sage ich, hier ist der Beweis. Ja. Früher waren die alle schwarz. Und ich dachte so, Das, was ich gelesen habe, war, Leute, habt ihr euch mal die Musik aus Ariel angehört? Die kommt aus der Karibik. Da sind diese ganzen karibischen Klänge. Und da sind die auch alle schwarz oder dunkelhäutiger auf jeden Fall. Also ist es okay. Also es gibt natürlich auch Leute, die einfach sagen, das ist nicht rassistisch. Ich will einfach eine weiße Schauspielerin, weil die ist halt weiß in meiner Kindheit gewesen, also muss die jetzt auch noch weiß sein. Und das ist nicht rassistisch, dass ich das sage. Und dann gibt es die halt auch hardcore rassistisch sind. Und dann gibt es die darüber argumentieren, ob das jetzt rassistisch ist. Ich muss ganz offen sagen, ich sehe den Punkt, wenn man sagt, ich bin aufgewachsen mit dem Bild von dieser Figur. Ich habe den neulich ja erst gesehen, den Film Ariel, die Meerjungfrau wieder. Und ich bin mit dieser Figur aufgewachsen und finde das komisch, mich daran zu gewöhnen. So wird es mir wahrscheinlich auch erstmal gehen. Auf der anderen Seite freue ich mich total darauf. Also ist einer meiner Lieblings-Disney-Filme. Ich finde es super, dass sie Melissa McCarthy als Ursula bekommen haben, als die große Krakendame. Bin gespannt, was sie daraus machen und finde das jetzt weniger dramatisch. Und muss man sagen, es ist ein Animationsfilm. Also es ist jetzt auch nicht so, als hätte man einfach sozusagen einen Charakter, der vorher schon. Also ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal Harry Potter im Kino gesehen habe, war ich damals mega enttäuscht. Nicht, weil Harry Potter irgendwie so aussah, sondern also weil das erste, das war dann später beim Theaterstück der andere Skandal. Ja. Sondern das erste war, ich fand, es war nicht buchgetreu. Also für mich ging es nicht darum, dass die Charaktere nicht so aussehen, wie ich sie mir vorgestellt habe. Das ist, glaube ich, wenn du ein Buch liest, ist das immer schwierig. Natürlich sehen Charaktere oft nicht so aus, wie du sie dir vorgestellt hast. Bei Harry Potter hattest du wenigstens noch das Gesicht auch vorne auf dem Cover des Buches und so weiter und deswegen hast du so ein gewissen Bild vorgegeben. Aber bei anderen Charakteren habe ich mir die natürlich ganz anders vorgestellt. Ich meine, ich war ein kleines Kind, ich hatte viel Fantasie, ich habe mir Sachen anders vorgestellt. Aber ich habe mir vor allem wirklich wichtige Plot-Elemente ganz anders vorgestellt. Ich habe mir das Schachbrett anders vorgestellt in Stein der Weisen und so weiter. Also da waren Dinge, also auch wie der Kopf hinten bei Quirrell hinten drauf sieht von Voldemort. Ich habe mir das anders vorgestellt. Die Buchvorlage ist ja auch völlig anders. Genau, und da gibt es halt einen Zeichentrickfilm. Aber am Ende des Tages ist es, also ich verstehe, dass Leute sagen, oh, ich kann mich nicht umgewöhnen, ich bin es gewohnt, einen weißen Charakter zu sehen, und wenn er jetzt ein Schwarzer ist, aber irgendwie auch nicht, weil am Ende des Tages ist es ist halt ein Film. Wenn du guck ihn halt oder guck ihn halt nicht, also ich verstehe diesen Outrage nicht. Gerade halt, dann kam halt wieder diese Debatte, ne? Da hat jemand gepostet, hey, seid doch mal froh, dass auch mal eine afroamerikanische Schauspielerin hier irgendwie repräsentiert wird und nicht andere. Und genau, dann habe ich Leute gelesen, die geschrieben haben, was wäre denn, wenn The Princess and the Frog, das war der erste Zeichentrickfilm, einer der letzten auch von Disney, ich glaube sogar der letzte, klassisch gezeichnet war, und die ist schwarz. Ich glaube, die erste schwarze Prinzessin. Ja, das war, glaube ich, die erste schwarze. Und haben ganz viele dann geschrieben, was wäre denn, wenn man die dann plötzlich von einer weißen Schauspielerin spielen lässt? Und verstehen dabei nicht, dass also die Chancen, die afroamerikanische Darstellerinnen bekommen, so gering auch in den letzten Jahrzehnten waren. Ja, und auch gerade in solchen Rollen. Und also ich habe ein Ding gesehen, wo jemand gepostet hat, Leute, 70 Jahre lang haben kleine Mädchen nur weiße Prinzessinnen als Vorbilder gehabt und schwarze Mädchen oder auch generell irgendeiner anderen Hautfarbe hatten keine Identifikationsfigur. Und das ändert sich jetzt gerade, dass es eben da auch mehr eine Diversität einfach gibt und dann direkt jemand drunter, nee, stimmt gar nicht, es gab Prinzessin mit dem Frosch schon 2016 und die war schwarz, also lügst du. Warum erwähnst du die nicht? Ja. Also, dass du den auslässt, das lässt auf jeden Fall an deiner Glaubwürdigkeit zweifeln. Ja, so, in 70 Jahren Disney-Filmen gab es eine schwarze Prinzessin. Ich hatte dieser Tage, hast du diesen Tweet gesehen, der rumging von TKKG? Ach ja. Das Logo von TKKG. Das ist auch schon ein älterer Tweet, der sich aber, glaube ich, jetzt wieder ausgekramt wurde. Also ein älteres Thema. Ich habe das schon mal gesehen, vor langer Zeit. Weil wohl die vier Mitglieder von TKKG werden auf dem Logo, drei davon werden weiß dargestellt und einer schwarz. Ich glaube, Tim oder was auch immer. Ich glaube, Tim heißt er, genau. Der kann Judo. Ich habe das in meiner Kindheit. Über die Jahre, über die Jahrzehnte zeigen sie dann, stellen sie Logos nebeneinander, wie der Charakter immer weißer wird und heute weiß ist. Ja, oder es ist auf jeden Fall sehr hellhäutig. Ja. Und nicht mehr schwarz ist. Und auch sehr interessant. Also es ist mal wieder so eine krasse Diskussion, wo Leute halt zu sagen so, hey, ich mag das halt einfach nicht, jetzt wirfst du mir vor, rassistisch zu sein. So, okay, du hast ja das völlige Recht, das nicht zu mögen, aber warum auf Twitter beschweren? Was ich vor allem, so komisch. Guck den Film doch halt einfach nicht. Was willst du denn damit erzwecken, dass du dich darüber beschwerst? Ich finde manchmal, gestern hatte ich zum Beispiel so eine Diskussion mit so einem Typen, die GameStar hat gestern eine Aktion gemacht, die ich super fand. Mhm. Die haben ihr Logo eingefärbt in die bunten Farben der LGBTQ-Flagge. Ja, und also Regenbogen. Haben dann ein Statement rausgebracht, wo sie gesagt haben, wir möchten uns, das ist ja gerade Pride Month. Nee, Pride Month war, es geht um ein anderes Jubiläum, 50 Jahre. Stonewall war. Genau, 50 Jahre ist das irgendwie her und das ist jetzt das Jubiläum und da gibt es auch, gerade Christopher Street Day in London und in Köln und ist einfach jetzt gerade eine gute Gelegenheit, sich hinter das Thema zu stellen. Sie wollen Zeichen für Toleranz stellen. Und auch darunter, für ihre Mitarbeiter sozusagen, ist mehr so ein Corporate-Ding. Darunter haben dann ganz viele geschrieben, so. Also mit einem hatte ich diskutiert, der schrieb, seit 1998 habe ich alle Ausgaben gekauft und jetzt werde ich mein Abonnement kündigen. Und ich dachte so, was? So in 21 Jahren hat es nie einen Artikel gegeben, der ihn dazu bewegt hat zu sagen, so das war mir kein Journalismus, aber wenn sie was für Toleranz machen, möchte er sein Abo kündigen? Und also und das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, also weil dann denke ich mir so, okay, also wenn die Zeitung jetzt nur noch mit Regenbogenpapier ausgeliefert wird, dann kann man sagen, okay, liest sich scheiße, kann ich nicht mehr unter der Bettdecke zu masturbieren oder was auch immer. Aber wenn irgendwo bei Twitter ein Avatar eingefärbt wird, wird das Abo gekündigt. Also krass, also da habe ich echt, da stellen sich bei mir die Haare auf. Ja, es ist einfach, ich keine Ahnung. Also es ist jedes Mal bin ich fasziniert davon, wie wenig Empathie Menschen haben. Ja. Das ist beängstigend teilweise. Also gerade im Internet ist es natürlich nochmal amplifiziert von ein paar, die halt dadurch lauter wirken, weil die Leute, die sagen so wie wir, die halt sagen so, ja, coole Aktion, die posten natürlich nicht auf Twitter, ja, geil, dass ihr das macht, sondern es ist eher so, ja, cool, haben sie gemacht, finde ich gut. So, also und die es scheiße finden, die sind halt die man dann liest und die laut sind. Ja. Und dadurch fällt es halt weniger auf. Genauso wie bei Ariel. Also die meisten Leute werden dieses Casting lesen und sagen so, freue ich mich auf den Film, oder die sagen so, habe ich keinen Bock auf den Film. Aber die werden jetzt nicht auf Twitter gehen und sich drüber beschweren. Aber die halt da irgendwie, ja, irgendwelche Probleme haben, die posten dann halt ganz laut. Und ich bin mal gespannt, es werden sicherlich jetzt auch auf Reddit wieder Leute sagen, die sagen so, ihr habt es nicht verstanden, worum es geht, ich bin damit aufgewachsen und ich kann mir das einfach nicht angucken, weil der Charakter ist für mich die Hautfarbe und ich werde das gucken, ich hasse das, wenn etwas anders ist als vorher. Ich hasse ja auch, wenn Dinge Veränderung anders ist schlimm. Ja. Ich bin auch kein Fan von, aber ich muss ganz offen sagen, das ist eine Veränderung, meine Güte, da kann ich mit leben. Aber vielleicht auch nicht jeder, deswegen, wir wollen es nicht für jeden vorwegnehmen. Wir kommen einfach zum nächsten Thema, ich glaube, weil da können wir ewig debattieren. Ich glaube auch, ja. Wir haben noch ein Thema, und zwar, das haben wir vorhin schon angeteasert, nämlich gekaufte Artikel. Ja. Da ist aus im Gaming-Bereich eine Sache hochgekocht und war dramatisch, nämlich G2A. Die sind sowieso nicht die beliebtesten. Nee, Keyseller, kann man sagen. Sprich, also für die es nicht verstehen, wenn man ein Computerspiel kauft, ja, wir haben das ein bisschen aufgehört. Für die es nicht verstehen. Nee, wir haben es ein bisschen aufgehört. Erinnerst du dich, die ersten Folgen haben wir immer noch erklärt, wer ist eigentlich KuhnTV, wer ist eigentlich Katja Krasewitsch. Das stimmt. Wir müssen mal einen Relaunch machen und sozusagen wieder back to the roots jeden Begriff einzeln erklären. Haben wir tatsächlich übrigens generell überlegt, dass wir so ein bisschen leicht relaunchen wollen, diesen Podcast, aber es wird dann in den nächsten Wochen, wenn wir euch das sagen. Bei G2A bzw. dem Keyseller ist es so, dass du die Codes kaufen kannst, mit denen du ein Videospiel aktivierst. Und das ist insofern schwierig, so weil du das nicht über den normalen Händler machst, dann Verpackungen zum Beispiel dir sparst, aber auch über den digitalen Handel den aussparst. Und du bei den Keysellern, glaube ich, deutlich günstigere Preise bekommst. Und es wird denen immer wieder vorgeworfen, dass das Codes seien, die vom Laster gefallen sind und die deswegen überhaupt erst diese Preise anbieten. Ja, oder dass halt Leute sozusagen, du kannst dir doch als Privatperson deine Codes verkaufen, also dass das halt Leute sind, die keine Ahnung, im Steam-Sale halt für 20% billiger halt irgendwie 10 Keys kaufen und die dann halt einen Monat später, wenn sie wieder teurer sind, halt dann für den Markup verkaufen oder dass es, keine Ahnung, Sicherheitsprobleme Journalisten sind oder halt auch Leute, die halt vortäuschen, jemand zu sein und sagen so, hey, schick mir mal 10 Keys, ich brauche die für meinen großen Twitch-Account und am Ende haben sie gar keinen Twitch-Account und dann verkaufen sie die da oder dass es eben Leute sind, die halt zum Beispiel Kreditkarten geklaut haben und damit Codes kaufen, dann am Ende bounce die Kreditkarte, aber der Code ist noch da. Die haben so einen schlechten Ruf, und zwar nicht nur bei Spielern, sondern vor allen Dingen auch bei Publishern, dass die zum Teil sagen, dass wenn ein YouTuber, und das hatten wir schon in unserem Umfeld, damit wirbt, dann möchten sie mit ihm nicht zusammenarbeiten. Was ich zumindest eine nachvollziehbare Ansage finde. G2A oder alle anderen Keyseller sind also nicht sehr beliebt. G2A hat sich dann gedacht, wie kommen wir darum herum? Wir machen einfach das, was alle guten Journalisten machen. Wir schreiben einen Artikel, der total unbefangen ist und sehr transparent und haben den an mehrere Outlets geschickt, also an mehrere Magazine und haben gesagt, hier, wollt ihr nicht das einfach mal posten? Wollt ihr das nicht, diesen Artikel veröffentlichen? Wir haben einen unbiased Artikel geschrieben. Unbiased. Null Voreinnahme, der ist super neutral. Ja. Postet den auch gerne bei euch, indem sie natürlich wie geil wir sind. Also wie geil G2A ist. Nee, darum ging es nicht. Es ging darum, dass quasi, also der Artikeltext war, geklaute Keys zu verkaufen ist quasi unmöglich. Oder ist so unmöglich, das geht gar nicht. Okay. Um quasi zu zeigen, haha, G2A ist gar nicht böse, das ist alles legit, was da abläuft. Nur um es mal ins Verhältnis zu setzen, neulich hat so ein Indie-Publisher seine Fans aufgerufen, bevor ihr bei G2A kauft, ladet euch das Spiel lieber illegal runter. Weil am Ende des Tages kommt so oder so bei uns nichts an, aber wenigstens haben die nicht noch einen Cent von unserem hart verdienten Geld sozusagen oder generell von irgendwelchem Geld. Das zeigt ganz, wie die so drauf sind. Und dann kam auch noch der Hinweis, hey, könnt ihr diesen Artikel bitte bei euch einfach so posten, aber nicht kennzeichnen, dass das in irgendeiner Form von uns kommt oder werblich ist. Ja. Ich weiß nicht, ob dann auch noch mit allen angeboten wurde, dass man dafür auch noch Geld raushaut, dass man die dann auch noch für bezahlt. Aber auf jeden Fall sehr shady. Das ist das, was ich vorhin angeteased habe. Das ist eine Sache, die uns immer wieder passiert ist. Also wenn du in so einer Redaktion sitzt, kommen ja den ganzen Tag Pressemitteilungen rein. Und unter diesen Pressemitteilungen passiert dann auch das sogenannte Seeding. Darüber habe ich hier schon mal gesprochen. Das ist so, wenn Publisher oder auch Filmverleiher dir Dinge unterjubeln wollen. Meistens ist es Content, also in dem Fall Artikel dann ganz häufig. Oder Bilderstrecken gibt es auch. Manchmal aber auch sogar Videos, fertige Videos, wo sie sagen, wollt ihr das nicht veröffentlichen? Und auch da wird dann üblicherweise nicht geschrieben, dass das ja eigentlich Werbung ist. So, die schreiben zwar nie rein, hey, bitte schreibt nicht, dass das von uns kommt und Werbung ist, weil die meisten, also ich habe noch nie erlebt, dass sowas aufgegriffen wurde, zumindest in der Redaktion, in der ich gesessen habe, weil das halt so generischer Scheiß ist, wie ich vorhin schon sagte. Die Top 10 Leute, wo Leute irgendwo langlaufen, dass das keiner macht. Aber es gibt solche Sachen. Und ich habe das auch schon gesehen, dass das irgendwo online geht und es wird nie als Werbung gekennzeichnet. Unter anderem die Leberwurstindustrie, die das platziert hat mit Frau Ludewig. Mit Frau Ludewig, so eine lang angelegte Kampagne. Ja. Frau Ludewig hasst eigentlich Leberwurst, isst es aber seit 2 Monaten, damit sie sich dumm und dämlich verdient an der Leberwurstindustrie. Ja, habt ihr es zuerst gehört. Mehr in der nächsten Folge. Es kann sein, dass jetzt erstmal eine Woche keine Folge kommt. Wir sind nämlich jetzt ja bei Auf die Ohren auf dem Festival und danach bin ich tatsächlich mal eine Woche ein bisschen off the grid und mach mal Urlaub. Es kann sein, dass wir diese Folge von Auf die Ohren hochladen können. Das wissen wir noch nicht. Eventuell gab es ja technische Probleme. Genau, also eventuell gibt es eine Folge nächste Woche. Das ist dann die vom Festival oder es gibt keine und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Das ist alles, was man sagen muss. Vielleicht sagen wir nochmal ganz kurz, dass wir nicht nur auf diesem Festival sind, sondern ja auch eine Tour haben. Die startet im Oktober, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, ja. Aber es gibt immer noch Tickets. Es gibt noch Tickets, aber zum Beispiel Köln ist schon, ich glaube, da sieht es gerade eng. Da wird schon gut verkauft. Also wer da noch, oder auch generell an anderen Städten, aber Köln ist gerade weit vorne, was Abverkäufe angeht. Also wenn ihr in Köln oder generell aus dem Raum Köln in Köln dabei sein wollt. Können wir schon ankündigen, wir haben nämlich schon einen Gast für Köln. Aber wir haben ein paar Gäste angefragt. Wir haben eigentlich die Zusagen, vielleicht kündigen wir sie erst an, wenn wir wirklich nochmal bestätigt haben, dass sie wirklich alle dabei sind. Genau, aber wir können sagen, eine Person, die wir zumindest hier schon erfragt haben, hat schon mal sich zurückgemeldet. Ja, drei, glaube ich sogar schon. Ja? Wir haben aus München, Köln und Hamburg haben wir schon Zusagen von Leuten, die gerne dabei wären. Genau, alles gut. Dann haut rein, dir schönen Urlaub. Danke. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der community-freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.